Die Webschau gibt's heute mit Martina Schulte. Vorher muss man aber nochmal drüber nachdenken. Obama, das ist ja so der Inbegriff des jungen, hippen Präsidenten. Natürlich hat er auch in meinem Wahlkampf, wo er nur konnte, auch das Internet benutzt, hat getwittert und gepostet, was das Zeug hält. Und der doch etwas unhippere Peer Steinbrück, der versucht das jetzt auch, auf diesen Zug aufzuspringen, der hat jetzt einen eigenen Blog. Der Name, den finde ich allerdings gut. Der heißt nämlich Peerblog oder Peerblog, wie man jetzt auch will. Das Ganze wird gesponsert von, ich zitiere, 5 herausragenden Unternehmerpersönlichkeiten, wer das wohl sein mag. Und schreiben tut der Peer seinen Blog auch nicht selbst. Ein 5-köpfiges Redaktionsteam kümmert sich um die Internetbelange des SPD-Spitzenkandidaten und schon hagelt es Kritik aus dem Netz. Aber erstmal, Martina, was ist denn die Idee vom Peerblog und was steht da überhaupt drin? Also das Blog netzpolitik.org schreibt dazu, anscheinend bekommt die SPD keine ordentliche Online-Kommunikation für ihren Spitzenkandidaten Peer Steinbrück hin. Deshalb finanzieren jetzt 5 herausragende Unternehmerpersönlichkeiten ein Peer-Jubel-Blog mit einem laut Spiegel 6-stelligen Betrag. Seit Samstag ist die Seite mit dem selbstgesteckten Slogan kompetent, kernig, klar, online. Und dieser Peer-Blog will, so schreibt das Blogger-Team rund um den ehemaligen Fokus-Journalisten Karl-Heinz Steinkühler, ein Unterstützer-Blog nach amerikanischem Vorbild sein. Und die Macher schreiben in so einem Wir über uns über sich selber Folgendes. Wir haben uns Amerika angeschaut, 2008, 2012. Fasziniert, erstaunt, begeistert. Ja, und die deutsche Politik, schreiben sie, die hat nicht begriffen, wie ein erfolgreicher Online-Wahlkampf funktioniert. Bisher zumindest nicht. Und da kommen jetzt eben Karl-Heinz Steinkühler und sein Team ins Spiel. So geht's weiter mit dem Text. Wir haben Peer Steinbrück gefragt, ob wir für ihn bloggen dürfen. Wir haben ihm unser Konzept präsentiert. Wir haben gezeigt, wie in den USA politische Kommunikation tagesaktuell betrieben wird. Wir haben an die arabischen Revolutionen in Tunesien, Libyen und Ägypten erinnert. Herr Steinbrück hat zugehört und analysiert. Er hat sein Okay gegeben, dass wir seinen Namen für diesen Blog nutzen können, abseits seiner Partei. Hier ist ein Medium entstanden, wie in den USA, das grundlegender und länger angelegt ist als auf einen kurzfristigen Plakatewahlkampf. Ja, und dann gibt es noch eine, wie ich finde, sehr einpeitschende Schlusstirade, die ich euch auch nicht vorenthalten will. Die geht folgendermaßen. Deutschland ist am Netz. Deutschland hat auch diese Chance. It's a long run. Now we start. Ja, weißt du Bescheid. Ja, was soll man dazu sagen? Was weiß man denn über die Macher überhaupt und wer finanziert das alles? Also das Blogger-Team besteht aus dem ehemaligen Fokus-Redakteur Karl-Heinz Steinkühler, der heute eine PR-Agentur in Düsseldorf betreibt, und seinen Agenturmitarbeitern. Steinkühler ist ja im Netz kein Unbekannter, muss man sagen. Verschiedene Medien sehen in ihm einen der Verantwortlichen für das Blog Wir in NRW. Das hat ja im letzten NRW-Landtagswahlkampf Stimmung gegen den damaligen CDU-Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers gemacht. Und Steinkühler selbst hat das zwar immer bestritten, dass er damit was zu tun hat, aber natürlich wird das jetzt auch wieder hochgekocht. Und was nun den Peer-Blog angeht, also Auskünfte über die Namen der Auftraggeber will Steinkühler nicht geben, mit Verweis auf das Geschäftsgeheimnis. Ein Sprecher von SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hat unterdessen verkündet, dass sein Chef die Namen der Spender kenne, aber sie nicht nennen will. Geheim. Und ja, und Spiegel Online weiß aber über die Identität der anonymen Spender Bescheid. Zumindest sagen sie, dass unter diesen 5 Unternehmern der Gründer einer Münchner Internetfirma ist und ein Hamburger Kaufmann. Und sie sollen, sagt der Spiegel, das Blog mit einer 6-stelligen Summe finanziert haben. Ja, wie sind denn die Reaktionen im Netz zu dem Ganzen? Ja, wie du dir vorstellen kannst, bei Twitter schlägt Steinbrücks munterer Bloggertruppe eher Kritik und Häme entgegen, denn Begeisterung. Marcel Lewandowski twittert zum Beispiel sarkastisch, moderner Wahlkampf mit diesem Internet, wie in Amerika und Arabien. Da klappt das ja auch. Und Telepolis meint, das Blog klinge nach abgefedertem Boulevard, nach Macherklischees, nach Werbepräsentation, nach Wahlplakat und dem Challenge-Getue, das man auch aus den Castingshows kennt. Besonders kritisch sieht man im Netz vor allen Dingen die Finanzierung des Blogs. Jens Best twittert zum Beispiel, anonyme Kapitalisten finanzieren armseliges Propagandablog. NPD? Nein. Bush? Nein, Steinbrück. Und die Bürgerrechtlerin Anne Roth twittert, ich hätte angenommen, die SPD wäre die Partei, die verstanden hat, dass Politik was mit Gespür zu tun hat, was die Leute wollen. Und eine letzte Stimme auch noch aus dem Kritikerlager, Vera Bunse, die kann bei Carter auch nicht viel Positives am Peer-Blog finden. Sie schreibt, die Macher des Blogs tun ihrem Schützling damit nichts Gutes. Sie verstärken das Bild vom Geld- und Wirtschaftsmann, der sich nicht in die Karten gucken lässt und der SPD schadet. Ach, das ist, der tut einem schon richtig leid, Herr Steinbrück. Gibt es ja wenigstens ein paar positive Stimmen, die den Blog verteidigen in irgendeiner Form? Auch die habe ich gefunden, zum Teil auch aus ungewohnter Ecke. Also zum Beispiel die CDU-CSU-Basis, die twittert ja auch unter @CDU-CSU. Die schreiben hier, bei aller Häme gegen Peer-Blog, die Social-Media-Aktivitäten anderer Politiker sind auch nicht zwingend ehrlicher oder authentischer. Und der Twitter-Nutzer Sven Lastinger meint, Peer-Blog ist mal wenigstens ehrlich, da lässt sich einer seine Meinung von denen schreiben, die bezahlen. Und auf so gesehen. Ja, und dann habe ich noch UDL Digital, das ist, ja, dahinter verbergen sich so in der Selbstbeschreibung digitale Kommunikatoren des Berliner Regierungsviertels und auf deren Facebook-Seite schreiben die Macher Folgendes, bei aller berechtigten Aufregung um das Peer-Blog, nach unseren Informationen sind die Mitarbeiter vom Team Angela Merkel, die unter anderem die digitalen Aktivitäten der Kanzlerin im Wahlkampf steuern werden, ebenfalls bezahlt. Bei Obama geht mittlerweile auch niemand mehr davon aus, dass der Präsident selbst seine Gedanken in 140 Zeilen presst. Und auch der Blogger Robert Basic kann die Aufregung um den Peer-Blog nicht so ganz nachvollziehen. Er schreibt, selbstverständlich ist das Peer-Blog nicht unabhängig. Selbstverständlich wolle er gefärbte Meinungen eines Politlagers hören. Er fände es richtig gut, wenn es mehr politisch eingefärbte Blogs unterschiedlicher Lager in Deutschland geben würde, speziell eben auch eines des Kanzlerkandidaten. Und er sagt hier, her mit dem Peer-Blog. Ich will's lesen und nicht jammern. Bring it on. Ja, vielen Dank, Martina Schulte. Das war die Webshow.